Es war für die Redakteure um Golo Mann, Hans Habe und Stefan Heim nicht leicht, auf diese im Befehlston vorgetragene Rede von Hitler angemessen zu reagieren. Heim hatte schon beim Angriff auf Aachen erfahren müssen, dass der Rückhalt der Nationalsozialisten in der deutschen Bevölkerung noch nicht gebrochen war. Und dass die alliierten Sender, auch wenn sie bei der Wahrheit blieben und Deutsche zu Deutschen sprechen ließen, keinen durchschlagenden Erfolg erzielen konnten. Die Konsequenz war, weitere Sendeformen zu entwickeln, wie es der deutsche Dienst der BBC vorgemacht hatte. Trotz der angespannten Kriegslage durfte dann auch mal gelacht werden, wie im Februar 1945 mit dem angeblich österreichischen Ehepaar A dabei, das aus in Deutschland verbotenen Flüsterwitzen kleine Sketche produzierte. Servus, Mali, du, jetzt war ich beim Friseur, beim Tupfinger, also da habe ich was Merkwürdiges gesehen. Was hast du denn gesehen, Ferl? Du, auf den seiner Preistafel steht Rasieren für Mitglieder der NSDAP 10% Aufschlag. Aber geh. Frage den Tupfinger, sagen Sie mir, warum verlangen Sie denn von den Parteimitgliedern mehr fürs Rasieren? Na, und was hat der Tupfinger gesagt? Weil die Gesichter der Parteimitglieder jetzt jeden Tag länger werden. Ha, gut. Ja, die haben ja allen Grund dazu. Die Zustände werden ja immer ärger. Mali, du stänkerst schon wieder. Liest du denn nicht täglich in der Zeitung, im Naziland ist alles vorbildlich. Überall herrscht Ordnung. Überall wird das Recht hochgehalten. Was für ein Recht? Das Standrecht natürlich. Solche Ausflüge in den schwarzen Humor blieben die Ausnahme. Die beiden alliierten Sender EBSI und Radio Luxemburg setzten weiterhin auf die Überzeugungskraft ihrer Argumente und vor allem auf die persönliche Präsenz von übergelaufenen oder gefangen genommenen deutschen Soldaten. Überrascht wurde die Redaktion von Radio Luxemburg, als am 16. Dezember 1944 die sogenannte Ardennenoffensive, das letzte Aufbäumen der deutschen Truppen im Westen, begann. Vom 19. bis 23. Dezember musste der Sender sogar seinen Betrieb einstellen, weil befürchtet wurde, deutsche Einheiten könnten Luxemburg wieder besetzen. Die Offensive währte allerdings nicht lange. Am 21. Januar 1945 ist sie zusammengebrochen. In Radio Luxemburg berichtete ein deutscher Soldat, der in Kriegsgefangenschaft geraten war. Ich bin Angehöriger der 5. Fallschirmjägerdivision. Seit dem 16. Dezember nahm ich an den Kämpfen in den Ardennen teil. Unsere Vorbereitungen trafen wir in der Eifel, erhielten dort außer Munition und Waffen Versprechungen, welche sich leider später als unwahr herausstellten. Die Offensive nahm Anfang, trotz fehlend schwerer Waffen gute Fortschritte. Wir stießen in das feindliche Gebiet vor. Oft war es ein Kampf, welcher nur mit der Brutalität der Offiziere geführt wurde. Ohne Artillerievorbereitung, ohne Luftwaffe, mussten wir jetzt gegen die feindlichen Linien anrennen. Viele meiner Kameraden fanden dabei den Tod. Unzählige wurden durch das Artilleriefeuer verwundet. Wir waren oft verzweifelt. Es fehlte nicht nur das nötige Essen. Es fehlte an Munition, an der Unterstützung schwerer Waffen. Wir mussten stürmen, ohne Rücksicht auf Verluste, rannten wir gegen die Linien der Amerikaner. Nach der wirkungslosen Ardennenoffensive war es für die deutschen Truppen nur noch eine Frage der Zeit, wann sie endgültig aufgerieben sein würden. Trotzdem wurde weitergekämpft, mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Alliierte Truppen standen sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands. Am 22. März 1945 gelang der 3. US-Armee die Überquerung des Rheins bei Nierstein. EBSI sendete die offizielle Verlautbarung des alliierten Oberbefehlshabers. Die alliierten Armeen haben den Rhein überschritten und dringen immer tiefer ins Herz Deutschlands vor. In weiten Gebieten ist die Reichsregierung nicht mehr Träger der tatsächlichen Gewalt. Über viele große und kleine Einheiten der deutschen Wehrmacht hat das Oberkommando der Wehrmacht die Befehlsgewalt verloren.